Ü8 Textkaraoke. Kann ich Ihnen helfen? Welche Größe haben Sie? Diese hier ist Größe 40. Leider haben wir die nur in Blau oder in Rot. Natürlich, gern. Hier, bitte. Ja, die steht Ihnen ausgezeichnet.